Ach, die heile Familie. Das ist der Einstieg von Georg Maas Oscar-nominiertem Film Zwei Leben. Kathrin und ihre Mutter Juliane Köhler und Liv Ullmann. Du hast bestimmt wieder nicht richtig gefrühstückt. Ja, ich muss gleich los. Weißt du was? Wenn du immer so hektisch bist, dann bleib ich doch lieber hier. Ja, Mama. Aber in Zwei Leben ist nicht so, wie es scheint. Der Film beginnt 1990. Die europäische Neuordnung hat für Kathrin gefährliche Folgen. Ihre Lebenslegende lautete bisher so. Als Tochter eines deutschen Soldaten und einer Norwegerin von den Nazis in die Zuchtanstalt Lebensborn gesteckt, nach 45 aufgewachsen in der DDR, Mitte 20 in den 1960ern, Ausreise nach Norwegen. Kathrin findet ihre Mutter wieder, heiratet ihren Traummann, Offizier bei der norwegischen Armee, gründet eine glückliche Familie. Alles wieder gut? Die Traumatisierungen durch zwei Diktaturen gelöscht? Kaum. Als ein Anwalt, Ken Duken, für die Nazi-Opfer wie Kathrin und ihre Mutter Wiedergutmachung einklagen will, wirkt das für Kathrin eher wie eine Drohung, denn immer mehr verstrickt sie sich in Folge in Widersprüche und Lügen. Zwei Leben ist Spionagefilm und Familienmelodram, denn Kathrin war, oder ist, Fragezeichen, Agentin der Stasi, die jahrelang in Norwegen spionierte. Und Kathrin ist eben nicht die Tochter, die sie zu sein behauptet. Zwei Leben erzählt von einer sympathischen wie zwielichtigen Spionin, die verzweifelt, aber auch professionell kühl gegen die Dämonen der Vergangenheit kämpft. Du wirst deinem Mann sagen, dass du einen anderen liebst und mit ihm das Land verlassen wirst. Du wirst morgen um 12.30 Uhr am Flughafen sein und ich werde auf dich warten. Mitunter kann man den Rückblenden in Zwei Leben oder den Wechsel der Identitäten der Figuren des Films kaum folgen. Man muss manchmal auch vor Kitsch triefende Sätze aushalten wie: Wie hast du damit leben können? Deine Liebe hat mich gehalten. Deine Liebe. Und unsere Familie. Doch am Ende erzählt Georg Maas eine spannende Geschichte über ein ambivalentes Familienglück und eine Vergangenheit, die nicht endet. Zwei Leben von Georg Maas. Empfehlenswert. Nimmst du das mein Geburtstagsgeschenk? Am Anfang sind sie 16, Paul, Georg und Anna am Baggersee. Alles fängt harmlos an mit Georgs Satz. Wenn du willst, Anna gehört dir. Georg war mit Anna zusammen, Paul wollte Anna, fälschte einen Liebesbrief. Doch Georg war Anna sowieso leid. So kam Paul zu seinem Geburtstagsgeschenk. Und daraus entwickelt Denis Dercourts Film Zum Geburtstag eine hinterhältige Rachegeschichte. 30 Jahre nach dem Geschenk am Baggersee leben Paul, Marc Waschke, und Anna, Marie Bäumer, ein privilegiertes Leben, bis der neue Chef, Silvester Groth, in Pauls Bank auftaucht, dieser Georg von damals am Baggersee. Georg Schmidt. Also doch. Die Wiedersehensfreude währt kurz, kompromittierende Fotos mit Pauls Sekretärin tauchen auf und Paul erinnert sich, dass Georgs Geschenk von damals sich mit einer makabren Bedingung verband. Er hat mir Anna überlassen unter der Bedingung, dass er sie zurückhaben kann, wann immer er will. Und jetzt will er. Teil 1 von Zum Geburtstag spielt vor 1989 in der DDR, Teil 2 30 Jahre später in Bankerkreisen des wiedervereinigten Deutschlands. Aber der französische Filmemacher Denis Dercourt nimmt die historischen Bezüge nur als Spielmaterial, um seine zeitgenössische Variante eines schwarzen Märchens zu erzählen, das in seiner Abgründigkeit wie von den Gebrüdern Grimm entworfen sein könnte. Dieser Mann ist der Teufel. Denis Dercourts Film wirkt zunächst irritierend künstlich, bis klar wird, dass die Figuren dadurch viel mehr wie Marionetten erscheinen, die an den Fäden eines Puppenspielers hängen. Diese Frage allerdings bleibt bis zum dramatischen Ende. Wer? Wenn er der Teufel ist, dann kann er alles. Wer zieht denn nun die Fäden? Wer hat sie alle gezogen? Zum Geburtstag von Denis Dercourt. Empfehlenswert. Gibt's in deinem Club keinen Computerkurs? Fragt Carolines Mann seine Frau. Fanny Ardon spielt sie. Die Zahnärztin ist in Pension, langweilt sich, geht in einen Seniorenclub und hat auf einmal... Das dürfen Sie nicht tun. Natürlich darf ich das. Erzählen Sie mir nichts, Sie sind zum Töpfern hier. Auf einmal hat die 60-Jährige einen Liebhaber mit dem dortigen Computerlehrer, der ihr Sohn sein könnte. Natürlich gibt es Verwerfungen mit ihrem Gatten, der das irgendwann spitz kriegt. Du schläfst heute Nacht nicht hier? Nein, denn ich probe, mit der Liebe spielt man nicht. Sehr anstrengend. Aber Marion Vernoux erzählt in ihrem Film Die schönen Tage weniger von dem großen Ehedrama, sondern sie konzentriert sich vielmehr auf das erotische Neuerwachen einer noch immer attraktiven Frau. Das wirkt allerdings nicht skandalös, eher ein wenig konventionell langweilig. Fanny Ardant, die große Diva des französischen Kinos, inzwischen 64 Jahre alt, kann mit ihrem Dauerlächeln dieser Geschichte kaum wirkliche Überzeugungskraft geben. Die schönen Tage von Marion Vernoux, enttäuschend.